Drei Monate nach der Aufzeichnung wurde die Folge von Gold und Glitter, in der meine Tante als Gast aufgetreten war, im Fernsehen gezeigt. Ich habe ihr nie erzählt, was ich empfand, als ich an einem Sonntagnachmittag in Berlin mein Fernsehgerät einschaltete, den Trailer von Gold und Glitter, 15 Minuten später Tante Martel in ihrem Wohnzimmer vor der Uhr stehen und kurz danach mit dem Silberlöffel in der Hand einen Barocksaal durchqueren sah. Ihr meinen euphorischen Zustand zu erklären, wäre kompliziert gewesen, auch ein wenig albern. Mir strömten Glückstränen übers Gesicht. Es war mir peinlich vor mir selbst und ich war heilfroh, niemanden eingeladen zu haben, um die Sendung gemeinsam anzuschauen. Ich benahm mich wie die Mutter eines Olympiasiegers, die vor dem Fernseher klebt und zusieht, wie ihr Sohn auf dem Siegertreppchen eines tausende Kilometer entfernten Sportstadions die Arme hochreißt und zu den Klängen der Nationalhymne die Medaille küsst. Tante Martel machte am Tisch der zwei Kunstexperten Halt und ich schrie vor Freude in mein Wohnzimmer. In mir löste sich eine Beklemmung, an die ich scheinbar so gewöhnt war, dass ich sie gar nicht mehr bemerkte. Wie schwere Trinker das Dauerdröhnen in ihrem Kopf erst richtig kennenlernen, wenn es in der Entziehungskur nachlässt. Gegenüber ihren Schwestern hatte Tante Martel kein Wort über ihren Auftritt bei Gold und Glitter verlauten lassen, sondern mich beauftragt, sie ein paar Tage vor der Ausstrahlung zu informieren. Sie hielten mich für vollkommen übergeschnappt. Bärbel, wie üblich alles Komplizierte von sich fernhaltend, holte ihren Mann ans Telefon, der auf ihre konfuse Nichte beruhigend einwirken sollte. Meine Mutter war empört. Was mir einfiele, schimpfte sie, mit der armen Martel so einen gemeinen Spott zu treiben. Wir, damit war wohl das Familienkollektiv gemeint, seien nicht dazu da, uns zum Narren halten zu lassen. Es war nicht ganz klar, wer wen zum Narren hielt, ich oder die Fernsehleute meine Tante oder alle zusammen meine Mutter. Logik zählte vor allem dann, wenn sie in Erregung geriet, nicht zu ihren Stärken. Aber am Sonntagnachmittag schaltete sie, wie auch Bärbel, gleichsam auf Verdacht den Fernseher an. Der Vorfilm bestand aus einer einzigen Szene. Meine Tante war von hinten zu sehen, wie sie im Haus die Treppe hinaufsteigt, ihre Wohnung aufschließt, im Entree ihren Mantel an die Garderobe hängt und sich ins Wohnzimmer begibt. Dort dreht sie sich zur Kamera um und postiert sich neben die Standuhr. Sie sagt ein paar auswendig gelernt wirkende Sätze. Ihrer hohen Tonlage ist die Nervosität und ihrer Sprechweise das Bemühen um Hochdeutsch anzumerken. In der nächsten Szene geht sie im Saal des Landschlösschens auf den Expertentisch zu. Ihr Schritt hatte etwas Zeremonielles, aber sie wirkte viel weniger unsicher, als ich vermutet hatte. Im Hintergrund sah man die mit Publikum, offensichtlich den Komparsen, besetzten Stuhlreihen. »Na, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?« empfing sie der Kunsthistoriker. Gleichzeitig fuhr die Kamera um den Tisch herum, das Publikum verschwand aus dem Bild, es zeigte nur noch Tante Martel und die zwei Experten. Durch die Lesebrille, die auf seiner Nasenspitze saß, warf der Kunsthistoriker einen kurzen Blick nach unten auf eine Mappe, die vor ihm auf dem Tisch lag, schaute wieder auf und nickte meiner Tante zu. »Sie sind Frau«, begann er das Gespräch in aufmunterndem Tonfall, aber er brachte den Satz nicht zu Ende. Meine Tante straffte sich mit einem Ruck, wie es Menschen oft tun, bevor sie zu einer Erklärung ansetzen. Unaufgefordert sagte sie mit fester, etwas offiziös klingender Stimme, »Mein Name ist Martina Mirico.« Für den Bruchteil einer Sekunde wirkte es, als kämen die Experten aus dem Konzept. Möglicherweise befürchteten sie, einen Gast vor der Nase zu haben, dessen angestiegenes Alter ihn eine Einladung in eine TV-Show mit einer gerichtlichen Vorladung verwechseln ließ. »Martina Mirico«, erwiderte der Kunsthistoriker schwungvoll, »das ist ja wirklich ein wunderschöner Name. Das spricht sich ja wie ein Gedicht. Herzlich willkommen, Frau Martina Mirico. Was haben Sie uns denn nun Schönes mitgebracht?« Meine Tante strahlte. Ich kann es nicht anders sagen, sie strahlte übers ganze Gesicht, das nun in Nahaufnahme zu sehen war. Ein freies, mädchenhaftes Strahlen. Sie legte den Silberlöffel auf den Tisch. »Wo haben Sie das hübsche Stück denn her?« fragte der Kunstmarktexperte. Tante Martel zögerte kurz. »Den Löffel habe ich von Freunden«, antwortete sie ruhig. »Ein Geschenk also, sagte der Experte. Jo, so ähnlich. Niemals hätte ich Tante Martel diese Gelassenheit, ja Abgebrühtheit zugetraut. Na, dann schauen wir mal, was es mit dem Löffelchen auf sich hat, überlegte der Kunsthistoriker. Der Art Deco-Stil sei unverkennbar, das sähe man sofort. Er nahm den Löffel in die Hand, fuhr mit dem Zeigefinger über die Schneckengravur und gab ihn an den Kunstmarktkenner weiter. Sie einigten sich darauf, dass der Löffel in den 20er oder 30er Jahren hergestellt worden war. Es müsse sich um eine Sonderanfertigung handeln, für die eigentlich nur die Firma Christoffel aus Paris in Frage käme. Ich zählte die Sekunden, aber meine Tante verplapperte sich nicht. Sie nickte nur. Die Normandie kam nicht zur Sprache. Der Dialog näherte sich dem Ende. »Ja, liebe Frau Martina Mericourt«, sagte der Kunsthistoriker, »dann grüßen Sie Ihre Freunde mal ganz herzlich. Unser Ratschlag wäre, wenn es ein Erbstück ist, danach sieht es aus, dann sollte man so einen Löffel nicht verkaufen. Er hat ja eher persönlichen Wert. Altes Silberbesteck gibt es auf Flohmärkten wie Sand am Meer.« Ich hatte den Telefonhörer in Griffweite, um meine Tante nach der Sendung sofort anzurufen und ihr zu gratulieren. Sie nahm ab und sagte nur, »Kind, ich kann jetzt nicht. Ich brauche die Leitung frei. Mir rede Mosche.« Dann legte sie auf. Ich rief bei meiner Mutter an. Bei ihr war besetzt. Wie auch immer meine Tante ihren Auftritt selbst beurteilte, sie muss im Vorfilm vor allem eines gesehen haben. Eine Frau, die neben einem Urmonstrum verzwergt. Möglicherweise erkannte sie darin sogar die Parodie eines Paares. Auf alle Fälle entschied sie in dieser Sekunde, die Uhr kommt raus. Ohne zu zögern rief sie nach der Sendung erst Rosa, dann Bärbel an und stellte ihnen ein Ultimatum. Sie hätten 2 Wochen Zeit, die Uhr abzuholen. Andernfalls würde sie einen Altwarenhändler beauftragen, sie wegzuschaffen. Es war Martels erste und einzige durchschlagende Revolte gegen das Regime ihrer Schwestern. Es bedurfte vieler weiterer Telefonate, bis Bärbel und Rosa begriffen, dass Martel zum Äußersten entschlossen war. Sie berieten sich täglich untereinander, sie riefen morgens und abends bei meiner Tante an, um sie zu erweichen, und bissen auf Granit. Sogar ich wurde eingeschaltet, um meine Schmeichelkünste an Martel zu erproben. Auf dem Höhepunkt der Hysterie verglich Rosa ihre Schwester mit dem Unmenschen Goebbels. Ich war von meiner Mutter einiges an Dramatik gewöhnt, aber mit der Verzweiflung, die der drohende Verlust der Uhr auslöste, übertraf sie sich. Selbst mein geduldiger Vater tippte sich an die Stirn und war nicht bereit, Geld für die Verfrachtung einer unnützen, hässlichen Standuhr aus der Pfalz nach Franken zu bezahlen. In letzter Sekunde erklärte Bärbel sich bereit, sie bei sich aufzunehmen. So wurde die Uhr 2 Wochen nach der Ausstrahlung einer Folge der Fernsehsendung Gold und Glitter von Möbelpackern aus Martels Wohnzimmer in Bärbels Wohnzimmer transportiert. Ein 1/2 Jahr lang herrschte danach Unfrieden zwischen den Schwestern. Martel ertrug ihn stoisch. Erst im hohen Alter begann sie, sich das Sorgenmachen regelrecht abzutrainieren. Sie blieb, was sie viel Disziplin kostete, auf der Couch sitzen, wenn das Telefon klingelte und ein Anruf von Bärbel zu befürchten war. Bärbel hatte von meiner Mutter deren Passion für ausgiebige Krankenberichte übernommen. Fror sie an den Füßen oder ließ ihr Stuhlgang 2 Tage auf sich warten, empfand sie das dringende Bedürfnis, meine Tante, die längst mit eigenen Altersgebrechen zu tun hatte, über diese Beschwerden zu unterrichten. Martel machte es wie Odysseus, der sich gegen die Sirenengesänge Wachs in die Ohren stopfte, indem sie den Fernseher so laut stellte, dass das Telefonklingeln nicht mehr zu ihr durchdrang. Oft rief sie hinterher bei mir an, um ihr Verhalten zu rechtfertigen, genauer gesagt, um sich von einem Familienmitglied die gleichsam offizielle Legitimation für das Ignorieren von Bärbels Gejammer einzuholen. Einmal machte ich den Fehler, ihr zu beichten, auch ich ginge manchmal nicht ans Telefon, um meine Ruhe zu haben. Natürlich bezog meine Tante das sofort auf sich und interpretierte es als indirekte Aufforderung, gefälligst meine Nummer nicht mehr zu wählen, wenn sie eine Wucherrechnung ihrer Autowerkstatt erhalten oder ihr Feindobjekt Thomas Gottschalk im Fernsehen gesehen hatte. Ihre letzte Sorge galt dem Haus. Als sie ins Altenheim kam, blieb es unbewohnt. Ein einziges Mal fuhr ich sie mit ihrem Auto zum Haus, um ihr zu zeigen, dass alles in Ordnung war, der Rasen gemäht, die Kellertür verschlossen, der Briefkasten geleert, der Hauptwasserhahn abgestellt, die Öffnungsklappe der Waschmaschine einen Spalt breit geöffnet, um die Trommel trocken zu halten. Sie fragte nicht, wer sich um all das kümmerte, und mein Bruder und ich verschwiegen ihr, dass wir eine Immobilienfirma mit der Verwaltung des Hauses betraut hatten. Zu wissen, fremde Menschen verfügten über einen Hausschlüssel und konnten in ihrer Wohnung ein- und ausgehen, wie sie wollten, hätte sie tief verletzt. Die Begegnung mit den verwaisten Räumen, in denen sie wie in ihrem eigenen Mausoleum herumschlich, mit den Händen zaghaft über die zurückgelassenen Möbel und Gegenstände streifend, war für sie schmerzhaft genug, und ich tat alles, um sie von einem weiteren Besuch des Hauses abzubringen. Schließlich, als sie fast alles vergessen hatte, die Geschichte von der falschen Geburtsurkunde wie die vom weggefressenen Osterhasen, als sie nur noch verschwommen ahnte, dass es irgendwo außerhalb ihres Altenheimzimmers ein Haus gab, das mit ihr in Verbindung stand, nicht aber in welcher Stadt und wie diese hieß, wollte sie lediglich eines immer wieder wissen, ob die Standuhr weg sei. Ich schwor es ihr, so oft sie fragte. »Tante«, sagte ich, »die Uhr ist weg. Da steht doch jetzt die große Bodenvase mit den Bambusrohren.« Sie nickte befriedigt. »Und die Uhr?« begann sie nach einer Minute wieder. »Ist weg. Mach dir keine Sorgen, wir schauen regelmäßig nach, dass sie nicht wiederkommt.« Meine Eltern starben als Erste. 5 Jahre danach Bärbel, ihr Mann und Martel, alle drei in kurzem Abstand nacheinander. Meine Tante wohnte schon im Altenheim, als sie vom Tod der ältesten Schwester erfuhr. Eine Viertelstunde, nachdem ich es ihr erzählt hatte, vergaß sie es wieder. In ihren allerletzten Wochen wurde Martel rabiat und begann, auf die Mitbewohner des Heims einzuschlagen. Sie musste, was ich aus der Sicht der Heimleitung schon verstehen konnte, in ihrem Zimmer bleiben und die Mahlzeiten, die sie ohnehin verschmähte, allein einnehmen. Wenn ich sie anrief, wimmerte sie nur noch ins Telefon. Mein Bruder lebte in München, ich in Berlin. Wir besuchten sie, so oft es ging, und plagten uns mit Schuldgefühlen, sie in ihrer Einsamkeitswüste zurückzulassen. Schließlich engagierten wir eine Privatpflegerin, die für viel Geld bereit war, tagsüber im Altenheimzimmer unserer Tante zu sitzen und ihr zurückhaltend Gesellschaft zu leisten. Ich glaube, sie sah in der Pflegerin ihre Mutter, aber vielleicht will ich es auch nur glauben. Auf alle Fälle war meine Tante am Ende nicht allein. Sie nickte an einem Nachmittag still in ihrem Sessel ein und wachte nicht mehr auf. Tante Martel wurde auf dem Friedhof ihrer Heimatstadt bestattet, neben ihren Eltern. Auf deren Grabstein war nicht genug Platz, um unter ihre Namen und Lebensdaten auch die meiner Tante einzugravieren, zumindest nicht in der gleichen Schriftgröße. Mein Bruder und ich mussten noch vor der Beerdigung eine Entscheidung treffen, die uns schwer fiel. Wir konnten entweder den existierenden Stein entfernen und durch einen größeren ersetzen lassen, auf dem die drei Toten namentlich versammelt würden, oder neben dem Grabstein unserer Großeltern einen kleineren nur für Tante Martel aufstellen lassen. Technisch war beides möglich. Aber wir hatten das ungute Gefühl, uns als Richter über das Leben von Tante Martel aufzuspielen, indem wir buchstäblich die Rolle festschrieben, die sie eingenommen hatte. War es angemessen, eine Frau, die über 4 Jahrzehnte als Lehrerin gearbeitet hatte, auf ihren Tochterstatus zu reduzieren, indem wir ihren Namen in halber Größe dem ihrer Eltern zuschlugen? Zwängte andererseits ein Miniaturgrabstein mit einem einzigen Namen darauf, sie nicht noch mehr ins Bild des Anhängsels? Wir standen im Büro des Steinmetzen und baten um Bedenkzeit. Es war ein fürchterlich heißer Julitag, um die 35 Grad. Nichts wäre uns lieber gewesen als eine Abkühlung im Freibad von Zweibrücken, das wir immer sehr gemocht hatten. Aus Pietät kam es nicht in Frage, das Grabsteinproblem in Badehose zwischen kreischenden Kindern und picknickenden Familien zu lösen. In dem seit 2 Jahren unbewohnten Haus, wo im Entree die Koffer mit den Habseligkeiten unserer Tante aus dem Altenheim standen, wollten wir uns genauso wenig aufhalten. Wir schalteten im Auto meines Bruders die Klimaanlage an, fuhren 1 Stunde durch die sanft hügelige westpfälzische Landschaft und beschlossen, für Martel einen eigenen Grabstein in Auftrag zu geben, der nicht die Breite, aber wenigstens die Höhe des Vorhandenen besitzen sollte. Vor der Beerdigung fürchtete ich mich. Ich stellte mir Friedhofsszenen vor, wie sie in alten Schwarz-Weiß-Filmen zu sehen sind, in denen jedes Detail, vom verloren läutenden Kirchenglöcklein bis zum Priester, der mit einem Ministranten hinter dem Sarg hergeht, darauf hinweist, dass hier eine einsame Seele zu Grabe getragen wird. Tatsächlich hatte meine Tante, die kurz nach ihrem 90. Geburtstag starb und fast alle gleichaltrigen Lehrerkollegen überlebte, das Bild niederschmetternder Tristesse selbst vorweggenommen. Als ihr Geist noch klar war, fragte ich sie einmal nach ihren Wünschen für die Zeremonie ihrer Beerdigung. Sie brachte ein besonders langes Stöhnen hervor, schüttelte den Kopf und äußerte ohne die geringste Sentimentalität, es sei ihr eigentlich alles egal. Es werde ja ohnehin niemand erscheinen, für den es sich lohne, Musikstücke und Blumenschmuck zu bestimmen. Wenn es hochkomme, zählte sie an den Fingern einer Hand auf, 5 Leute. Mein Bruder, meine Tochter und ich, vielleicht noch ein Ehepaar aus der Nachbarschaft. Dessen Erscheinen sei aber auch nicht sicher. Die Nachbarn müssten ja jemanden finden, der für die Dauer der Beerdigung auf ihren äußerst anhänglichen Hund aufpasse. Auf den Friedhof könnten sie ihn schlecht mitnehmen. Der Hund kam selbstverständlich nicht, seine Besitzer jedoch schon, und von ihnen abgesehen noch etwa 3 Dutzend Menschen. Ich traute kaum meinen Augen, als sich die kleine, tropisch erhitzte Aussegnungshalle mit Personen füllte, die ich der Biografie meiner Tante überhaupt nicht zuordnen konnte. Meine Verlegenheit bemerkend, flüsterten mir die unbekannten Trauergäste nach der formellen Beileidsbekundung leise ins Ohr, wer und weshalb sie hier waren. Dass sich Verwandte aus fernen Dörfern auf den Weg nach 2 Brücken gemacht hatten, konnte ich mir noch aus ländlichen Sitten erklären, denen zufolge es sich gehörte, einer Cousine 2. oder 3. Grades die letzte Ehre zu erweisen, auch wenn man sie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen hat. Was mich wirklich verblüffte, war die Anwesenheit vieler ehemaliger Schüler meiner Tante. Sie hatte an ihrer Schule den Ruf einer überaus belastbaren Pädagogin genossen, die prädestiniert dafür war, mit den halbstarken Rabauken der oberen Klassen fertig zu werden und selbst die Faulsten durch den Hauptschulabschluss zu pauken. Ich hatte sie mir immer als strenge Lehrerin vorgestellt, deren Talent zu geschmeidiger Liebenswürdigkeit im beruflichen Umgang ebenso zu wünschen übrig ließ wie im privaten. An dem Bild konnte etwas nicht stimmen. Die Anhänglichkeit dieser bereits ergrauenden Personen, die sich in schwarzen Sakkos und dunkelfarbenen Sommerkleidern dem Trauerzug zum Grab anschlossen, nicht allein darauf beruhen, dass sie durch meine Tante in den Genuss solider Schulkenntnisse und verbindlicher Moralvorstellungen gekommen waren. Sie musste für ihre Schüler einen herausgehobenen Stellenwert, ja eine persönliche Strahlkraft besessen haben, die so nachdrücklich in ihrer Erinnerung haftete, dass sie sich auf eine Traueranzeige in der örtlichen Tageszeitung hin entschlossen hatten, an diesem stinkheißen Tag zu ihrer Beerdigung zu gehen. Als letzter eilte ein Mann heran, dessen Erscheinung mich endgültig verwirrte. Er verströmte das Flair einer extravaganten Weltläufigkeit, die auf dem Kleinstadtfriedhof befremdlich wirkte. Er trug einen perfekt sitzenden dunkelblauen Designeranzug, eine ebenfalls dunkelblaue Seidenkrawatte und eine olivgetönte Sonnenbrille mit runden Gläsern. Das Blumenbouquet, das er im Arm hielt, hatte zweifellos ein kleines Vermögen gekostet. Ein voluminöser, weißer Strauß nur aus Lilien, Rosen und Kalla, der seinen Kopf überragte. Selbst die 2 Trauerkränze, die mein Bruder und ich beim Friedhofsgärtner bestellt hatten, machten neben diesem Prachtstrauß einen kläglichen Eindruck. Er hatte es sichtbar eilig. Nachdem er den Strauß am offenen Grab abgelegt und sich vor dem Sarg verneigt hatte, drehte er sich um, entfernte sich ein paar Schritte, als wolle er den Friedhof auf schnellstem Weg verlassen. Ob ihm die Kürze seines Auftritts plötzlich respektlos erschien oder ob er glaubte, den Angehörigen der Verstorbenen doch noch eine Erklärung zu schulden, konnte ich nicht erkennen. Er stoppte, wartete, bis mein Bruder, meine Tochter und ich vom Grab weggingen und sprach uns an. Seinen Namen habe ich vergessen. Die Geschichte, die er in ein paar Sätzen skizzierte, werde ich nie vergessen. »Wissen Sie«, begann er unvermittelt, »das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich verdanke Ihrer Tante alles.« Auch er war ein ehemaliger Schüler von ihr, wohl ein besonders Begabter. Nachdem er die Hauptschule verlassen und eine Lehre als Kfz-Mechaniker begonnen hatte, behielt meine Tante ihn im Auge und trieb ihn unermüdlich an, auf dem zweiten Bildungsweg die mittlere Reife nachzumachen. Er kam aus kleinen Verhältnissen, seine Eltern konnten oder wollten ihn nicht auf eine höhere Schule schicken. Tante Martel ließ nicht locker. Einmal erschien sie sogar in der Autowerkstatt, in der er arbeitete, und redete dem Meister ins Gewissen, seinen Lehrling nicht über den Feierabend hinaus zu beschäftigen. Nachdem er in Abendkursen die mittlere Reife erreicht hatte, verdonnerte meine Tante ihn regelrecht dazu, sich nun zügig ans Abitur zu machen. Wenn ich ihn richtig verstand, half sie ihm auch mit gelegentlichen Finanzspritzen. Er studierte Wirtschaftswissenschaft, zuerst in Karlsruhe, dann in Zürich und schließlich an der berühmten London School of Economics. Ich fragte nicht danach, aber er musste Stipendien erhalten haben, die nur Studenten mit exorbitanten Leistungen vergönnt sind. Was er uns im Schatten eines Friedhofsbaumes erzählte, klang ziemlich märchenhaft, aber wie ein Aufschneider wirkte er nicht. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, er bemühte sich, seine Erfolgsgeschichte als weniger steil darzustellen, als sie tatsächlich verlaufen war. Es ging ihm nicht darum, seine imposante Karriere ins Licht zu rücken, sondern den Anteil, den meine Tante daran hatte. Mittlerweile, sagte er abschließend, lebe er in Paris und leite den französischen Sitz eines internationalen Unternehmens. Im Übrigen habe er bis vor kurzem hin und wieder mit unserer Tante telefoniert. Mit Tante Martel? Die eine halbe Ewigkeit in den Hörer stöhnte, bevor sie einen Satz herausbrachte? Tante Martel hatte Anrufe von einem Topmanager aus Paris erhalten, dessen Verehrung für sie so weit ging, dass er von Straßburg, wo er am Vortag einen Geschäftstermin wahrgenommen hatte, zu ihrer Beerdigung in die Pfalz gefahren war? Er verabschiedete sich, setzte die Sonnenbrille wieder auf, die er am Grab abgenommen hatte, und ich war so verdattert, dass ich vergaß, ihn zu fragen, wie er vom Tod unserer Tante und vom Termin ihrer Beerdigung überhaupt erfahren hatte. Für den Leichenschmaus hatten wir einen großen Tisch im Nebenraum eines Hotelrestaurants reserviert. Ich war darauf gefasst, dass wir zu dritt, bestenfalls zu fünft am Tisch säßen. Das Bild leerer Stühle würde das befürchtete Einsamkeitsszenario vollenden. Jetzt war ich froh, dass es genug Plätze gab. Für die angereisten Verwandten galt es als selbstverständlich, nach der Beerdigung bewirtet zu werden. Das Nachbarsehepaar kam gerne mit, ein paar der ehemaligen Schüler schlossen sich an. Zunächst wurde der Verlauf der Bestattung besprochen, dann die Krankengeschichte meiner Tante rekapituliert und schließlich das eine oder andere aus ihrem Leben erinnert. Aufopferungsvoll habe sie ihre Eltern gepflegt. Tapfer und tüchtig sei sie gewesen und immer selbstlos. Das Kaffeegeschirr wurde abgeräumt, es kam eine Suppe auf den Tisch. Und als sich die Stimmung nach dem ersten Glas Wein lockerte, machte die Geschichte von Martels falscher Geburtsurkunde die Runde. Alle kannten sie und schüttelten den Kopf über die unselige Angelegenheit. Ich wusste, dass es eine abergläubische Narretei war, aber ich konnte nicht anders, als am nächsten Tag noch einmal zur Werkstatt des Steinmetzen zu gehen und mir bestätigen zu lassen, dass auf dem Grabstein meiner Tante der Vorname Martina eingraviert würde, nicht durch ein dummes Versehen der Name Martin.